Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio zu einer neuen Woche, die ein bisschen kürzer ist wegen des Feiertages morgen. Aber schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute Montagnacht, die Nacht von Montag auf Dienstag. Und das ist traditionell ja eine offene Telefon-Talkshow. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Egal über was. Telefonnummer 0800 5678 111. Ausnahmsweise weiß ich jetzt mal, wer als erstes heute Nacht dran ist, das ist nämlich die Silvia. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Silvia ist 42 Jahre alt und mit ihr habe ich vorige Woche gesprochen. Ja. Haben wir, ne? Ja. Und ich erkläre mal eben den Zuschauern und Zuhörern, die nicht dabei waren. Du hast eine 16-jährige Tochter. Ja. Die hatte dir gestanden oder offenbart, dass sie lesbisch ist. Genau. Und dass sie eine Freundin hat. Genau. Und du kamst damit gar nicht zurecht. Und wir haben uns ganz lange unterhalten und haben darüber beratschlagt, was zu tun ist. Ja. Und es lief dann darauf hinaus, dass ich zu dir gesagt habe, du lädst die Schwiegertochter in Spee am kommenden, also jetzt vergangenen Wochenende ein. Du backst zum Kaffee trinken, backst einen leckeren Kuchen. Genau. So haben wir uns verabschiedet letzte Woche. Ja. Und wir fiebern natürlich jetzt alle, ob du es gemacht hast. Ich weiß gar nicht, was ich alles gemacht habe. Und wenn du es gemacht hast, wie es war, erzähl mal, Silvia. Dann muss ich mal von Anfang an sagen, ja. Als erstes habe ich nächsten Tag sofort der Jenny erzählt, dass ich bei dir angerufen habe. Jenny ist die Tochter. Ja. Genau. Jetzt habe ich damit gerechnet, dass sie sagt, oh weh. Ja. Oder, wie kannst du? Weißt du, was die gesagt hat? Na? Oh cool, der ist nett, ne? Das hört da man gar nicht. Da habe ich schon mal gar nicht mit gerechnet. Ja. Dann habe ich gesagt, willst du dir das mal angucken? Weil ich dachte, wenn sie das sieht, weil da waren ja doch viele Gefühle von ihr mit drin, dass, wie sie das dann aufnimmt. Mhm. Dann habe ich ihr das vorgeführt und sie hat dann sich nicht weiter geäußert, aber ich konnte sehen, dass sie ergriffen war. Mhm. Sie hat dann auch mal meinen Standpunkt und meine Gefühle wahrgenommen. Mhm. Dass es eben nicht so einfach ist, immer für einen Elternteil oder für Eltern zu akzeptieren, dass die Tochter lesbisch ist, der Junge homosexuell. Genau. Auch wenn man sonst sehr tolerant drauf ist, aber wenn man dann persönlich betroffen ist, ist es schon was anderes. Ja, ich muss auch sagen, ich bin eigentlich sehr tolerant. Mhm. Also weil meine Kinder haben viel Freunde, die kommen auch alle hier hin. Mhm. Und da heiße ich nur die coole Technomutter. Die coole Technomutter. Weil ich viel Viva und sowas auch gucke. Erzähl weiter. So, dann habe ich ihr gesagt, sie soll ihrer Freundin fragen, ob sie kommen will, weil ich muss sie erstmal abklären, ob sie auch will. Ja. Sie hat dann zugesagt, ist dann gekommen. Am Samstag? Samstag mit Nachmittag. Mhm, am Nachmittag. Und hat mir sogar ein Geschenk mitgebracht. Ist es nicht wahr? Ja. Was hat sie mitgebracht? Pralinen. Pralinen. Wie man das so macht, ne? Wenn man die Schwiegermama besucht. Ja, ich habe dann zu ihr gesagt, so, du liebst also die Jennifer, wo hast du denn die Kamele? Hast du das vor dem Kaffeetrinken gesagt? Ja, eigentlich so währenddessen. Währenddessen. Du hast einen Kuchen gebacken. Ja, wir haben einen gekauft. Achso. Wir hatten nicht die Zeit dazu. Ja. So, und dann war natürlich doch erstmal ein bisschen distanziert und angespannt. Das ist halt komisch jetzt für sie vor allen Dingen auch. Mhm. Aber ich da jetzt auf einmal. Aber ich kann mir auch vorstellen, auch dass es für dich trotz allen Bemühens schon auch dann in der Situation nicht so ganz locker alles von der Hand gegangen ist. Nee, das konnte man schon sehr merken. Ne? Wie lange habt ihr Kaffee getrunken? Auch bestimmt zwei Stunden. Zwei Stunden. Wir haben dann noch zusammen, habe ich mir noch mit den Mädchen die einem CD, kennst du das, Real Slim CD oder so? Ja, das ich glaube, das habe ich mir noch mit angehört und da haben die drüber geredet. Und, aber vorher habe ich dem Mädchen noch mal so richtig auch klar gemacht, dass sie doch offen auch mit mir ruhig umgehen kann, dass sie keine Angst haben soll vor mir. Und dass sie willkommen ist in deinem Haus. Genau. Jederzeit. Dass ich das jetzt toleriere und sie auch nicht mehr verschrecken will, weil ich habe ja oft, wenn sie mal hier angerufen hat, immer so, ich war so richtig so eine keifende Mutter, würde ich mal sagen. Also nicht gerade sehr freundlich am Telefon. Nee, war ich nicht, überhaupt nicht. Aber ich denke mal, wie man in den Wald hineinschallt, so schallt es heraus. Ja, natürlich, klar. Sie hatte dann Angst. Mhm. Ja. Würdest du sagen, dass jetzt dieses Kaffeetrinken auf jeden Fall bewirkt hat, dass die Atmosphäre wesentlich entspannter ist als vorher? Ja, die erste Hürde ist genommen. Also das war eine vertrauensbildende Maßnahme. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich habe da mit meinen Söhnen gesprochen. Ja. Der Kleinere sagt, das interessiert ihn gar nicht, ist ihm egal. Mhm. Und bei dem 13-Jährigen hatte ich mir doch viel Sorgen gemacht, weil er ja so ein richtiger Junge ist. Mhm. Und da sagt er zu mir, wo ich ihm das gesagt habe, ob er was dagegen hat. Nö, sagt er, weil die kommt ja jetzt auch wieder. Ne? Mhm. Und dann sagt er zu mir, ja, du darfst die aber nicht rausschmeißen. Ich sage, wieso? Ja, sonst zieht die Jenny aus. Da war ich baff. Ja, also hätte ich nicht mitgerechnet, dass der sich Gedanken intuitiv so sagt er wirklich das Richtige. Ja. Ne? Ja. Also es hört sich ja an wie ein glückliches Ende der ganzen komplizierten Geschichte. Es dauert zwar, wir müssen uns erstmal annähern. Ne? Aber mit Jennifer bin ich jetzt, habe ich auch mehrere Gespräche alleine geführt. Ja. Und wunderbar. Wir sind uns näher gekommen. Wunderbar. Und das alles innerhalb einer Woche. Ja. Das ist doch toll. Ich denke mal, das Gespräch mit dir, das hat mir nochmal so einen Anstoß. Der Anstoß hat gefehlt. Das freut mich sehr, dass du das sagst. Aber letztendlich hast du dich ja hier gemeldet und der Hauptanstoß ging natürlich von dir aus. Ja, weil ich irgendwo ein schlechtes Gewissen habe immer noch. Ja. Ne? Ja, dass die halt so ist. Ja. Aber das wird sich, ich garantiere dir, Silvia, das wird sich jetzt nach und nach abbauen. Und wie mit den anderen Leuten, wenn ich das jetzt toleriere, was denken die dann von mir? Ne? Mhm. Das ist ja auch so eine Frage. Trivial, was die würde ich denken. Ja, eigentlich schon. Ja. Ne? Die sollen richtig denken, ist. Das ist eine Mutter, die hält zu ihrer Tochter. Darum geht es. Ja. Nur darum geht es. Ja. Ne? Silvia, schön, dass wir da geredet haben. Ich bin ganz sicher, dass ganz viele Leute, die bei unserem Gespräch dabei waren, vorige Woche interessiert waren, was wird nun draus geworden sein. Ja, ich bin auch froh, dass ich meinen inneren Schweinehund überwunden habe. Genau. Mir ist auch ein Stein vom Herzen gefallen. Also du grüßt herzlich Jenny und die Freundin auch. Ja, die werden das sich wieder, vielleicht hängen sie sogar am Fernseher, ich weiß es nicht. Ja, die haben ja alle frei morgen, die haben es ja, ja gut. Und ich wünsche einfach ein gutes und schönes Familienleben bei euch. Ich hoffe, ja. Alles Gute von Herzen, Silvia. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. So fängt die Woche doch gut an. Das gefällt mir. Also, wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt, egal über welches Thema, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer kostenfrei, beide Nummern 0800 5678 110. Das hier ist übrigens, ich sag das mal den Leuten, die zufällig heute zum allerersten Mal in diese Sendung hineingezappt sind beim Fernsehen, beim Fernseher mit der Fernbedienung oder im Radio auch zufällig uns entdeckt haben. Das ist eine Telefon-Talkshow, eine Live-Telefon-Talkshow. Und in dieser Telefon-Talkshow kann man reden, fast so wie einem der Schnabel gewachsen ist, zu allen Themen. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt hier heute Nacht, egal über welches Thema, das kann deutsche Einheit sein, das kann etwas ganz Privates sein, das kann etwas Lustiges sein, etwas Trauriges sein, dann ruft mich ganz einfach an und wir unterhalten uns hier. 0800 5678 111, die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Nächster Anrufer, das ist der Sven und der ist 15 Jahre alt. Ja. Hi Sven. Hallo Domian. Du hast auch frei morgen, ne? Ja, ich habe auch frei morgen. Wir sind ja zum Ferien. Ach ja, stimmt ja. Sind ja in einigen Bundesländern schon Herbstferien auch. Ne? Ja, also ich habe da ein Problem und ich gehe davon aus, dass meine Freundin vielleicht schwanger sein könnte. Ich habe das letzte nicht, du hast ein Problem und du gehst davon aus, dass meine Freundin schwanger ist. Dass deine Freundin schwanger ist? Ja. Davon gehst du aus, es könnte vielleicht sein. Es könnte sein, könnte auch nicht sein und jetzt bin ich so in einer Lage, ja, brauche ich ein bisschen Hilfe. Hm. Wieso glaubst du denn, dass es sein könnte, dass sie schwanger ist? Ja, denn ihre Regel setzt aus und ihr ist öfter mal schlecht und wenn ich sie darauf anspreche und frage, bist du vielleicht schwanger, dann meint sie, ja, mir ist irgendwie, ich habe irgendwas, Magengeschwür oder sowas und da hatte ich gut, sie ist erst 14 Jahre alt und meinte ich, ja, du bist 14, vielleicht kann die Regel ja vielleicht aussetzen, aber es kann auch sein, dass du schwanger bist. Mhm. Wie lange seid ihr denn schon zusammen, ihr beiden? Circa ein Jahr. Ein Jahr schon. Mhm. Und ihr schlaft miteinander? Ja, aber das eigentlich zum ersten Mal habe ich mit ihr geschlafen, vor circa 200 Monaten oder so. Mhm. War das für mich das zweite Mal, für sie das erste Mal. Und ihr habt miteinander geschlafen, ungeschützt? Ja, ich hatte ein Kondom, aber ich glaube, das hat irgendwie nicht richtig gehalten. Entweder war da ein Riss drin oder ich weiß auch nicht. Mhm. Na gut, aber wenn da ein Riss drin ist, sieht man ja. Oder wenn es nicht hält, kriegt man das ja auch mit, wenn es irgendwie sich verwurstelt oder wenn es runterrutscht oder so. Ja doch, aber das war in dieser Situation gerade gar nicht dran gedacht irgendwie. Also du meinst, es bestünde eventuell die Möglichkeit, dass aufgrund dieses Kondom-Kuddelmuddel es passiert sein könnte? Ja. Die Freundin ist 14 Jahre erst alt. Ja. Das ist natürlich jetzt, seit wann bleibt die Regel aus? Einmal jetzt? Nein, die ist schon seit 2-3 Wochen oder so schon, ja. Na gut, das ist vielleicht normal, aber ich bin mir da irgendwie nicht so ganz sicher. Sie hat aber auch noch mit niemandem darüber gesprochen, deine Freundin, außer mit dir. Außer mit mir, ja. Und ich habe bis jetzt niemandem gesprochen, außer jetzt mit dir. Man kann ja ganz normal in die Apotheke gehen und einen Schwangerschaftstest machen. Ja, da ist sie ein bisschen bockig irgendwie. Sie möchte das irgendwie nicht wahrhaben, dass sie vielleicht schwanger sein könnte. Sie meint, das geht schon vorbei, wart einfach mal ab. Na gut, ich hoffe auch, dass es nicht so ist, aber es kann auch sein, dass... Ja, nur wenn man schwanger ist, das geht nie dann einfach mal nur so vorbei. Ne? Das, jeder Monat, der weiter vergeht, wird es sichtbarer. Es kann ja auch sein, dass sie sich das nur einredet irgendwie. Ist nichts und sowas. Aber kannst du denn nicht auf sie einwirken, dass ihr könnt ja zusammen in die Apotheke gehen und euch so etwas kaufen. Dass ihr das zumindest schon mal gemeinsam macht. Das wäre doch schon mal der allerwichtigste Schritt, Sven. Ja, habe ich auch schon mal oft danach gedacht darüber, aber... Mach ja doch mal klar, dass man das einfach nicht ignorieren kann. Nehmen wir mal den Fall an, sie ist schwanger. Dann kann man das nicht geheim halten und kann das nicht unter den Tisch kehren. Dann muss man reden, dann muss man mit den Eltern reden, wo sie auch erst 14 Jahre alt ist. Ja, doch. Ne? Also ich finde, du bist nun ein Jahr älter, ist nicht viel, aber immerhin, du bist ein Jahr älter. Ja. Und du trägst auch die Verantwortung mit. Versuche ihr das doch ganz behutsam klarzumachen, dass damit nicht zu spaßen ist wie mit einer Erkältung oder so. Das geht schon vorbei. Ich ignoriere es und dann war es das. Und so ein Schwangerschaftstest, das ist ja nun überhaupt, ist ja vollkommen unkompliziert. Das lasst ihr euch erklären von dem Apotheker und dann macht sie das halt. Ja, gut, das kann ich ja mal machen. Ich werde auch jetzt in den nächsten Tagen, wenn ich sie wieder sehe, auch darüber jetzt reden. Es kann ja auch sein, dass euch auch wirklich ein Stein vom Herzen fällt, wenn herauskommt, dass sie nicht schwanger ist. Ja. Wenn sie schwanger ist, dann habt ihr natürlich alle ein Problem und dann muss man gemeinsam dran arbeiten, das Problem zu lösen, wie auch immer. Ja. Aber du musst auf jeden Fall jetzt, du darfst jetzt nicht klein beigeben und in der Richtung, dass du auch nichts mehr machst. Es muss jetzt was unternommen werden, finde ich. Ja. Ja? Du hast ja recht und das denke ich auch. Ich werde das irgendwie klar machen müssen, dass... Du musst dir das klar machen, du musst immer wieder... Aber freundlich natürlich. Ja, man kann damit mit Druck und Zwang kann man gar nichts machen. Ich hab es sehr lieb. Und dann, das ist das nächste Thema, Sven. Nehmen wir mal an, sie ist nicht schwanger, hoffen wir es mal. Für die nächsten Male passt mehr auf. Ne? Ja. Passt gemeinsam mehr auf. Vorher kontrollieren das. Hol dir gute Kondome und hol dir passende Kondome. Es gibt ja auch verschiedene Größen mittlerweile. Ja. Und üb das Zeug gut aufsetzen und so weiter. Mhm. Ne? Alles klar. Okay, also sprich mit der Freundin. Alles und klar. Du kannst gerne nochmal anrufen, falls es weiter Probleme gibt. Das mache ich. Okay, das alles Gute, Sven. Alles gut. Tschüss. Tschüss, Domi. Tschüss. 0800 5678 111. Und der nächste Anrufer, der diese Nummer gewählt hat, das ist Jan Peter, 36. Hallo. Ja, ich grüße dich, Domi, Jan. Ich wollte mal mit dir ein bisschen über Parkinson im jugendlichen Alter sprechen. Wir haben schon miteinander gesprochen. Genau, wir haben ja, das ist sehr schön, dass wir nochmal verbunden sind. Ich hatte meinen Mitarbeiter nämlich gesagt, dass ich gerne mit dir nochmal reden würde wollen. Und das haben sie gerade auch prompt vermittelt. Ja, weil wir letzte Woche so kurz nur miteinander reden konnten. Du bist 36 Jahre alt, wenn ich mich jetzt, also das sehe ich jetzt hier. Und wenn ich mich erinnere, du bist Arzt vom Beruf, kannst den Beruf aber nicht mehr ausüben, aufgrund der Erkrankung. Und bist eben in den jungen Jahren schon Parkinson-Patient. Genau. Also mal ganz kurz im Abriss. Wie gesagt, ich bin 36 Jahre, studierter Zahnarzt und vor 10 Jahren genau wurde diese Erkrankung bei mir diagnostiziert. Schon vor 10 Jahren, mit 26 genau. Jahren? Ja. Wie hast du denn damals, welche Symptome hattest du damals? Also ein ganz, ganz klassisches Symptom, eigentlich das einseitige Zittern der rechten Hand und als auch das isolierte Zittern der rechten Hand, was hauptsächlich bei Stress auftritt. Und im Studium kann man sich ja vorstellen, vor dem Examen, da zittert jeder. Ja. Und da habe ich halt eben einfach versucht, mit einer ganz normalen Medikamenten, Beruhigungsmedikamenten ein bisschen gegenzuwirken. Das klappte auch ein bisschen. Ja, und bis ich das einfach nicht mehr in den Griff bekam. Nun warst du ja selbst Mediziner damals. Ja, ja. Hast du in irgendeiner Weise annähernd an diese Krankheit gedacht? Nee, natürlich nicht, weil vor 10 Jahren war das ein absolutes Unding, dass man mit 26 Jahren Parkinson diagnostizieren kann. Und ich habe verdammt großes Glück gehabt, dass ich an einen sehr guten Arzt gekommen bin, der das einfach auch mal in die Richtung untersucht hat. Ist natürlich Wahnsinn, wenn du Hände zittern hast und willst Zahnarzt werden. Genau. Also du bist dann zu einem Arzt gegangen und warst gleich an eine gute Adresse geraten. Naja, also das gleich kann man auf 2 Jahre titulieren. Ich habe 2 Jahre für die Diagnosestellung gebraucht. 2 Jahre. Was eigentlich in dem Alter sehr schnell ist. Also man hat heute teilweise Patienten, die noch 5 bis 10 Jahre bis zur endgültigen Diagnosestellung mit irgendwelchen Orthopäden rumwurschteln und irgendwelche Halswirbelsäulensyndrome behandeln. Wie stellt man denn eigentlich endgültig diese Diagnose? Wie kann man das stellen? Es gibt 2 verschiedene Tests, also 2 verschiedene aussagekräftige Tests. Das eine ist ein sogenanntes SPECT, das ist ein radiologisches Untersuchungsverfahren, wo man eigentlich mit einem bildgebenden Verfahren darstellt die Funktion dieser Zellen, die im Gehirn absterben. Man kann sich das vorstellen wie so eine Wärmeaufnahme von so einem undichten Haus, wo die roten Bereiche funktionieren, aufleuchten und die dunklen Bereiche halt eben nicht funktionieren. Ja. Das ist eine sehr aufwendige Untersuchung, aber sie ist halt eben definitiv aussagefähig. Und das zweite ist ein sogenannter Apomorphin-Test. Das klingt ein bisschen dramatisch, ist es aber nicht. Das Apomorphin ist ein Wirkstoff, der sehr gut gegen die Parkinson-Symptomatik angeht. Und das heißt, man spritzt dieses Medikament und wenn dann alles weg ist, dann ist es einer. Ah, also ich merke schon, das ist kompliziert. Man kann nicht einfach ein bisschen Blut abzapfen und das auf Parkinson untersuchen. Nein, leider nicht. Das geht nicht. Das ganze Funktionsprinzip des Parkinsons ist auch weitgehend unerforscht. Und man hat das Problem, dass was man jetzt herausgefunden hat, dass man den Zelluntergang, die Zellen, die im Gehirn sterben, das ist von Geburt an schon programmiert, wann die sterben werden. Also hat man diese Krankheit quasi von Geburt an schon? Also wenn du ein Parkinson-Patient wärst, sag ich mal, wissen deine Zellen jetzt schon, wann sie sich genau auf den Tag genau verabschieden werden. Und nun hat man das bei dir vor 10 Jahren diagnostiziert, oder sagen wir besser vor 8 Jahren genau diagnostiziert. Damals fing es an mit Händezittern. Wie geht es dir heute? Welche Symptome hast du heute? Ja, das Problem ist, was jeder Parkinson-Patient bekommt nach einer langen medikamentösen Therapie. Also man spricht von 100% der Patienten nach 10 Jahren, dass die eigentlichen Nebenwirkungen der Präparate, die du nehmen musst, fast stärker sind als die eigentliche Symptomatik der Grunderkrankung selbst. Die Therapie setzt sich eigentlich aus 2 Medikamentensäulen zusammen. Das eine ist, dass man den Stoff, der fehlt im Gehirn, einfach wieder reinkippt. Das klappt eben, wie gesagt, nur 7 bis 10 Jahre. Danach reagiert dieses ganze System über auf diese Medikamente. Und das zweite, das sind die moderneren Präparate, die tun so, als ob er der Stoff sei, aber es eigentlich nicht sind, sondern im Grunde genommen nur die Rezeptoren im Gehirn damit besetzen und den vorspielen, also wir sind dieser Stoff, der fehlt. Lässt der Körper sich so täuschen? Funktioniert das? Ja, das funktioniert sogar sehr gut. Es ist allerdings eine sehr, sehr schwierige und sehr, sehr aufwendige Therapie. In dieser Therapie bist du jetzt momentan? Ich bin da seit 5 Jahren drin. Und komme eigentlich aus den groben Nebenwirkungen jetzt schon wieder langsam raus. Beschreib doch mal so deinen äußeren Körperzustand. Wie geht es dir? Mir geht es den Umständen entsprechend gut, sage ich mal so. Das Zittern ist nicht ganz in den Griff zu kriegen. Das ist auch relativ grobschlägig. Das heißt auch gerade bei Aufregung oder bei Stresssituationen, da geht es richtig grobschlägig zur Sache. Schönstes Beispiel ist immer an der Registrierkasse im Supermarkt. 10 Leute hinter dir, versuchst den 10-Markschein oder die Markstücke aus dem Portemonnaie zu krabbeln und hast womöglich noch eine Kiste Wein im Einkaufskorb. Das Bild, was die Einkäuferin, die Kassiererin sich macht, ist eigentlich recht eindeutig. Du bist Alkoholiker. Genau. Ja. Und da man sich ja kein Schild umhängen kann, nach dem Motto, ich bin Parkinson-Patient, und das mit meinem Äußeren auch nicht ganz so in Einklang zu bringen ist, also das heißt, ich gehe nicht unbedingt in den letzten Fetzen einkaufen, kommen die damit nicht klar. Also sie kommen mit diesem Bild nicht klar. Beschränkt sich die Symptomatik auf das Händezittern im Moment bei dir oder gibt es auch noch andere Symptome? Nein, das Problem der Parkinson'schen Erkrankung ist, dass sie progredient, das heißt fortschreitend ist. Das heißt, es bleibt nicht beim rechten Arm stehen. Es geht ins rechte Bein, danach geht es ins linke Bein, danach geht es im linken Arm. Und das geht immer weiter. Und der Vorteil dieser vorhin schon angesprochenen modernen Therapie ist, dass sie diesen Verlauf bremsen soll. Und das ist eigentlich bei mir auch so ein bisschen eingetreten. Das heißt, du hast mit deinen jungen 36 Jahren Hoffnung, dass du stehen bleibe, auf dem Punkt, wo ich jetzt bin. Dass du stehen bleibst und entsprechend auch ein ganz normales Alter erreichen wirst können. Die Alterserwartung ist beim Parkinson eigentlich nicht eingeschränkt. Mhm. Die Qualität des Alters, Altwerdens ist eingeschränkt. Was ist denn das schlimmste Stadium, was man erreichen kann als Parkinson-Patient? Die Lähmung. Mhm. Ja. Mhm. Das heißt also, dass du, das ist die sogenannte Akinese, dass du einfrierst, mhm, und im Grunde genommen starr wie ein Brett bist und dich gar nicht mehr bewegen kannst. Das heißt aber, das Gehirn, die Funktion des Denkens, ja, ist nie eingeschränkt. Ja, das ist im Grunde genommen das Brutale an der Erkrankung. Du kriegst es live mit. Bist bei vollem Bewusstsein, ja, völlig klar. Genau. Und die Intelligenz ist natürlich auch nicht beeinträchtigt, wie beim Alzheimer zum Beispiel. Mhm. Das ist ein großer Unterschied, sondern du kriegst wirklich live mit, was mit dir passiert. Ich glaube, der berühmteste Patient ist der Papst, ne? Na du, da gibt es einige. Hitler war ein Parkinson-Patient. Mhm. Arafat ist ein Parkinson-Patient. Arafat, genau, ja. Ja, ja. Arafat. Ja. Muhammad Ali bei den letzten Olympischen Spielen, die Flamme entzündet. Das waren dramatische Bilder. Mhm. Da hat man das mit dem Stress sehr schön gesehen, dass der vom Millionenpublikum einfach zittert. Du hast aber jetzt wirklich die große Hoffnung aufgrund dieser das ist eine relativ neue Therapie. Ja, sie ist recht neu. Ja. Dass sich das Level quasi einfriert, das du jetzt hast. Ja, und das Weitere, was ich eigentlich noch habe, ist auch im Rahmen dieser ganzen genetischen Stammzellendiskussion, die im Moment ja so in der Publikumspresse diskutiert wird, da schöpfe ich eigentlich meine letztendliche Hoffnung vielleicht sogar zu einer Heilung. Das heißt, du hast Hoffnung, sagen wir es profan, setzt Hoffnung in die Gentechnik, ja, dass man gentechnisch etwas auch bei einem bereits erkrankten Patienten verändern kann, genau, um ihn zu heilen und um ihm zu helfen. Genau, also es ist wirklich diskussionsfähig, darüber zu reden, Parkinson und sogar eventuell Alzheimer in irgendeinem Zeitraum X, also ich sag mal 5 bis 10 oder 20 Jahre, heilen zu können. Jetzt hast du 10 Jahre dich mit der Krankheit schon beschäftigt. Ja. Hast du die ganze Zeit jetzt überhaupt nicht berufstätig sein können in irgendeiner Weise? Ach, also ich bin also vor 5 Jahren aus meiner Praxis ausgestiegen, habe die den beiden anderen Gesellschaften überlassen. Ach, du hast noch als Zahnarzt praktiziert? Ich habe als Zahnarzt praktiziert. Das ging trotz der Händezitterei? Ja, also man konnte das soweit noch so gut medikamentös einstellen. Mhm. Und es gab einen Punkt, den ich mir gesetzt habe: Wenn dich der erste Patient drauf anspricht, dann hörst du auf. Und das hat dann einer getan? Das war ein 9-jähriges Kind, ja. Und ihre Mutter gefragt, warum zittert der Onkel so? Und das war's dann. Ne? Mhm. Also einen Tag später habe ich aufgehört. Mhm. Was machst du jetzt? Ich bin, ich versuche mich gerade so ein bisschen in der ganzen Parkinson-Szene, sprich auch in der Literaturszene, so ein bisschen zu aktivieren. Ich schreibe ein Buch über Parkinson, wo ich die eigenen Erfahrungen und auch die eigenen Zukunftsaussichten darlegen möchte. Ich nehme an Forschungsseminaren teil, ich engagiere mich auch ein bisschen in der Forschung. Also hat diese Krankheit schon den zentralen Stellenwert in deinem Leben bekommen? Mittlerweile ja. Nun kann ich mir vorstellen, dass sicher viele, weiß ich nicht, aber doch bestimmt einige heute Nacht zuschauen, zuhören, die von dieser Krankheit betroffen sind. Ja. Meistens sicherlich ältere Leute. Ja. Hättest du an diese Menschen einen Rat? Ja, also der Rat ist relativ einfach. Also möglichst in eine naheliegende oder größere Klinik zu gehen bezüglich der Diagnostik und auch der Therapieform, weil die Kliniker doch einfach sich weiter fortbilden, sag ich mal. Die können es sich leisten, die Fortbildung durchzuführen, hingegen der niedergelassene Arzt seinem Break-Even-Punkt hinterherrennen muss. Gibt es denn in Deutschland eine ganz führende Klinik, die sich mit Parkinson wirklich sehr intensiv beschäftigt und man sagen kann, das sind die am weitesten sind? Also ich will keine große Werbung machen. Man könnte sich prinzipiell an die neurologischen Polikliniken der Universitätskliniken der nächstliegenden Stadt wenden. Das ist eigentlich der zentrale Punkt, wo man erstmal hingeht. Und von da aus kann man sich dann den Spezialisten in der Nähe suchen. Hast du denn auch so einen Tipp so für den normalen Alltag? Beispielsweise sollten Parkinson-Patienten sich anders ernähren? Sollten sie auf Alkohol verzichten? Oder gibt es irgendwelche praktischen Dinge? Oder sagst du, das ist eigentlich egal? Also es ist bis auf ein paar Grundregeln ist es egal. Wichtig ist viel Vitamin C. Die Ascorbinsäure ist als pharmakologisches Präparat in dem Falle sehr wichtig. Mhm. Und wichtig ist für den allgemeinen Lebenswandel, die Spitzen rauszunehmen. Das heißt also, das Umfeld schnellstmöglich aufzuklären, dass man selber nicht unter Stress gerät, weil Stress macht alles nur noch schlimmer. Also ich höre schon, das kam jetzt immer wieder in dem Gespräch vor. Stress ist ein ganz schlimmes Phänomen, die Krankheit befördert. Also du kennst das Symptom vielleicht schon selber, wenn du über die Autobahn fährst und akut abbremsen musst, dann zitterst du, glaube ich, auch zumindest rast dein Herz. Na klar. Und das Herzrasen überträgt sich in dem Moment durch die hohe Adrenalinausschüttung sofort auf sämtliche Gliedmaßen an deinem Körper und du bist einfach nur noch am Schlackern. Und Insofern also, ist es ganz wichtig. Möglichst viele Leute informieren über die Krankheit und diese Stresssituation, wenn irgend möglich, meiden. Meiden, genau. Und die Ernährung ist egal. Ernährung ist egal. Also man sollte auf ganz bestimmte Milchfette verzichten, aber nur zur Medikamenteneinnahme. Mhm. Es ist wichtig, es gibt einen Verband für Parkinson-Patienten, auch für junge Parkinson-Patienten. Und die können einem dann auch weiterhelfen, auch in der Kontaktvermittlung zu Leuten, die ein bisschen Erfahrung haben. Also ich arbeite da unter anderem auch so ein bisschen an einer beratenden Funktion. Also es gibt irgendwie, man muss ein bisschen suchen, aber man findet letztendlich Leute, die einem dann auch weiterhelfen, weil das ist ein Problem, wenn eine Diagnose gestellt wird, steht man erstmal alleine da. Und hat einen Schock wahrscheinlich und hat Angst. Der Schock kam bei mir relativ langsam, weil ich wusste, was Parkinson ist und das war so irreal, dass ich erstmal, ich denke mal, bestimmt eine Woche gebraucht habe, um das Ding erstmal zu verarbeiten. Ich denke mal, ein Nicht-Betroffener, also kein Arzt, ein Normalsterblicher, sage ich mal, hat es ein bisschen einfacher, weil der Begriff Parkinson für ihn nicht so eine Dimension hat. Ja, oder vielleicht doch mittlerweile auch. Ja, es wird mehr. Und man hat auch das Problem, und das ist eigentlich auch mal ganz gut, weil auch viele junge Leute die Sendung sehen, das Thema Ecstasy ist mit neurologischen Grunderkrankungen in Zusammenhang zu bringen. Es gibt eine Studie darüber, die sehr aufwendig gestaltet worden ist, die den Zusammenhang zwischen Ecstasy, und zwar einer einmaligen Einnahme von Ecstasy, und möglicher Ausbildung von Alzheimer- oder Parkinson-Syndrom einfach dokumentiert. Das heißt, es kann sein, dass wenn ich Ecstasy-Konsument bin, dass vielleicht sollte ich eine Veranlagung zur Parkinson-Erkrankung haben, dass das früher ausbricht? Ja, und das Drama an der ganzen Geschichte ist, dass ein einmaliger Konsum von Ecstasy schon ausreicht, um diese Kette in Gang zu setzen. Also ich habe das große Glück gehabt, dass in meiner Generation Ecstasy noch nicht aktuell war. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, was auf uns alle noch zukommt. Ja, da entsteht natürlich eine unheimliche Dunkelziffer von Patienten, die wir in 5 bis 10 Jahren haben werden, die dann einmal vielleicht eine Pille geworfen haben und sich nicht mehr daran erinnern können. Jan-Peter, ich danke dir für das Gespräch. Ja. Und ich wünsche dir, dass das so jetzt eintritt, wie du es dir auch denkst, nämlich dass die Krankheit eingefroren wird auf der Ebene, auf der sie sich jetzt befindet. Ich bin auch nach wie vor höchstgradig daran interessiert, über den Begriff Heilung nachzudenken und auch mitzuarbeiten und eigentlich jede Diskussionsrunde, die sich mit moralischen und ethischen Grundsätzen auseinandersetzt, beizutreten und denen gegenüberzustellen und zu sagen, das Problem, was die Betroffenen haben, ist ein anderes. Das heißt, du wärst auch gesprächsbereit, falls sich jetzt Leute bei uns melden, die auf mit dir Kontakt haben möchten. Auf jeden Fall. Das werden wir gerne machen. Mach das. Von Herzen alles Gute. Danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Meyers, 33, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hi. Hi. Hi, also erstmal mein lieber Mann, ich bin froh, dass ich gesund bin und keine Drogen nehme. Also in der Tat, ich meine das jetzt wirklich nicht als Moralapostel. Ich glaube, dass die Folgen von Ecstasy noch ganz, ganz große Ausmaße annehmen werden. Davon in allen Wissenschaftszeitungen, die man so zu diesem Thema durchblättert, häufen sich die Berichte, dass der Konsum von Ecstasy enorme und elementare psychische Störungen und Gehirnerkrankungen auslösen kann. Ja, das ist übel. Das ist wirklich sehr übel. Das war echt krass gerade. Also, mein Thema, das sind die 0190er nochmal. Ich arbeite für eine Gayline. Und zwar läuft das folgendermaßen ab. Ich melde mich bei dieser Gayline an und sage, hallo, ich bin Smiles, ich bin zu Hause. Wenn ihr einen Typen habt, dann schaltet durch, lasst es bei mir klingeln. Aha, dann schaltet diese Agentur auf deine Privatleitung? Ja, so ist das. Ja. Genau. Und ja, dann klingelt halt bei mir das Telefon. Ich habe eine PIN-Nummer. Die gebe ich ein. Ja, und dann sagt der Moderator zu mir, ja, pass auf, Mainz, hier ist einer, der sucht einen zwischen 18 und 25. Also Moderator heißt derjenige, der in diesem Callcenter da arbeitet. Der das Gespräch entgegennimmt. Genau, und der das dann organisiert alles. Ja, genau, und der sagt dann, pass auf, am besten ist, wenn du aus der und der Gegend kommst und ja, halt ihn mal. Und es ist halt eine Riesenabzocke und ich melde mich dann auch ab und zu mal mit anderen Namen. Also ich nenne mich da nicht Mainz, sondern ich habe Pseudos. Und ja, dann halte ich halt die Leute und... Was heißt, du hältst sie, du verzögerst das Ganze? Ja, natürlich, auf alle Fälle. Ich frage erstmal, woher sie kommen, was sie suchen, wie alt sie sind, wie sie halt aussehen. Und sicher, ich werde dafür bezahlt. Und was ist denn das Ziel des Gesprächs, mit dem Telefonsex zu betreiben? Das Ziel des Gesprächs ist, die Leute so lange hinzuhalten wie möglich. Ist klar, aber eben... Und dann solche Dinge zu machen, Telesex. Ja, genau, klar. Ich meine, einige wollen auch nur den krassen Sex gleich am Telefon. Die sagen, ah ja, komm her, mein Teil steht halt und da auch auf und auf sowas stehe ich halt. Und Aber es läuft nie darauf hinaus, dass du dich mit denen triffst, denn da hat die Gesellschaft ja kein Interesse daran. Nein, leider nicht. Und vor allen Dingen ist es so, ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die aus meiner Gegend kommen, die ich auch persönlich kenne. Also das heißt persönlich, ich kenne die vom Sehen. Und da dachte ich, ey, alter Mann, ey, der ruft da an, ey, jetzt sagst du dir das ganz einfach mal. Warum, du hast gerade gesagt, dass der Moderator so eine Frage stellt oder sagt, hier ist jemand aus deiner Gegend. Warum muss das jemand aus deiner Gegend sein? Weil das ist besser, man kann die Leute länger halten. Und warum, ja, wegen der Qualität der Leitung oder warum? Nein, man kann die Leute halten und ich werde dafür ja auch bezahlt. Achso, ja, halten inwiefern? Um sie heiß zu machen, dass du eventuell ein Realtreffen in Aussicht stellst oder warum? Richtig, also die Leute, die denken dann, ich hätte auch auf dieser 090er angerufen. Ich verstehe. Die ja halt nur 3,63 oder sowas kostet. Und die denken dann, naja, wenn der so lange quatscht, dann quatsche ich halt auch so lange. Und der zahlt ja genauso viel wie ich, obwohl ich im Endeffekt überhaupt gar nichts bezahle, im Gegenteil. Und wie lange sprichst du denn in der Regel mit den Männern? Oh, es gibt Gespräche, die dauern teilweise ja Stunden. Zu 90% ist es so, dass die von der Telekom nach 59 Minuten getrennt werden. Wenn die jetzt über eine andere Telefonagentur telefonieren, dann kann man quatschen ohne Ende. Was verdienst du denn an einer solchen, du persönlich jetzt erstmal, an einer solchen Stunde? eigentlich gar nichts. Wie gar nichts? 12 Mark, die ich pro Stunde... 12 Mark, ne? 12 Mark pro gesprochene Stunde bekomme ich, ja. Aber diese Agentur, diese 090er-Agentur verdient doch ein irres Geld daran. Ja, na klar. Ich meine, ich habe jetzt keinen Taschenrechner hier, ich habe es mal noch nicht ausgerechnet. Fragt sich natürlich der besonnene Zuhörer jetzt, warum tut er das, wenn du nur 12 Mark die Stunde dafür bekommst? Ja, ich denke mir, ob ich zu Hause bin und ich gucke Fernsehen und bin nur am Seppen oder das Telefon klingelt, dann kann ich halt zwischendurch auch mal Gespräche annehmen. Wie läuft denn eigentlich diese Abrechnung da? Überweisen dir diese 090er-Firmen dieses Geld? Oder? Nein, das ist eine freiberufliche Rechnung, die ich stelle. Und ich habe auch ein Zweitkonto. Ich lasse das also auch steuerlich abrechnen. Nicht, dass es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Viele machen das so schwarz nebenbei. Und dann schreibe ich halt die Rechnung. Eine Rechnung, dann kostet das Geld. Ja, genau. Macht dir das auch Spaß? Also manchmal macht es mir schon Spaß, ja. Das heißt, ist für dich manchmal auch verbunden mit einer sexuellen Erregung? Ich onaniere dabei nicht. Das nicht. Aber also ein gewisses Prickeln ist manchmal schon dabei. Es ist manchmal witzig, vor allen Dingen, es ist ja auch so eine gute Freundin von mir, die macht das auch. Und ich war bei ihr gewesen, habe zugehört und ja, 2 Tage später hatte ich den gleichen Typen. Ach so. Ja, ja. Jetzt hast du aber eigentlich gerade, obwohl du aus dem Geschäft bist oder da kräftig mitmischt, Anti-Werbung gemacht. Nämlich du hast gesagt, das ist im Prinzip eine Abzocke. Ja, ist ja auch eine Abzocke. Ich habe das früher auch gemacht. Also ich meine, ich habe früher bei diesen 090er Gaylands angerufen. Ich hatte tierische Telefonrechnungen. Und im Prinzip sagst du, die Leute sollen davon die Finger lassen, eigentlich. Im Endeffekt schon, ja. Ich habe zwar schon mit meinem Bruder darüber gesprochen, der weiß das also auch. Und er meinte so zu mir, ja, früher hat dich keiner gefragt, wo du das Geld für deine Telefonrechnung hernimmst und heute holst du das zurück. Hast du denn da nicht manchmal, wenn du das so siehst, nicht auch moralische Bedenken, wenn du jemanden am Telefon hast, der sogar recht nett ist und du weißt, da geht jetzt die Zeituhr und der muss bezahlen. Ich beende auch Gespräche schon vorzeitig, natürlich. Also wenn jetzt einer zu mir sagt, ich bin arbeitslos oder so, dann sage ich, du pass auf, gib mir mal deine Telefonnummer, ich rufe dich gleich zurück, dann mache ich das auch schon. Da hört niemand von deiner 090er Agentur mit? Und es kann passieren, dass die sich da reinklicken. Die können das machen, aber das ist mir dann im Endeffekt auch egal. Was machst denn du sonst in deinem Leben so? Außer telefonieren? Außer telefonieren, ja genau. Und Jungs heiß machen am Telefon. Also ich gehe auch noch arbeiten. Ja, darauf zielte meine Frage auch ab. Was machst du beruflich? Oh, darüber möchte ich jetzt auch nicht. Okay, nee, ich möchte dir auch nicht zu nahe treten. Nee, manchmal ist das lustig, wenn jemand dann seinen normalen Beruf erzählt und dann so etwas auch noch macht. Wenn du jetzt beispielsweise vielleicht Arzt wärst oder Pastor wärst. Nein, ein Scherz jetzt oder sowas. Dann wäre es natürlich noch besonders pikant. Ne? Ja, na klar. Nee, aber so ist es nicht. Ja, so ist es nicht. Also du wirst das weitermachen, warnst aber die Menschheit, das heißt die homosexuellen Männer davor, dort anzurufen, weil sie ihr Geld eigentlich besser ausgeben könnten. Ja, es ist wirklich so. Ich meine, es gibt so viele Dummköpfe und die wissen noch, was das kostet. Mensch, ich verstehe das ja auch nicht. Ich habe auch im weitläufigen Bekanntenkreis jemanden, der Tausende von Mark telefoniert hat. Oh. Tausende von Mark. Ich denke, die sind irgendwie bescheuert. Ja, aber... Und das ist ein hochattraktiver Mann, der ruft die Heteronummern an, der wirklich die Frauen live ganz schnell erobern könnte. Ne? Und ja, er kann und auch abhängig machen. Also ich ja, es ist... Ich habe auch Stammkundschaft, so. Mhm. Also es ist Wahnsinn. Also ich habe da teilweise, ich habe Pseudonamen und dann sagen die ja dann und dann rufe ich dich wieder an und... Ja, manch einer wird dich jetzt vielleicht an der Stimme auch erkannt haben. Könnte sein, weil du eine prägnante Stimme hast. Was heißt prägnant? Eine sehr auffallende, das Lachen ist auffällig. Ach so. Nettes Lachen, meine ich. Ach so, aha. Ja. Gut, Malz, ja, das war auch sehr nett, mit dir gesprochen zu haben. Ja, Domian, schön, dass ich mal durchgekommen bin. Und sei korrekt zu den Jungs. Finde ich auf alle Fälle. Ich wünsche dir einen schönen 3. Oktober. Ja, dir auch. Danke. Tschüss. Ciao. 1.35 Uhr und 20 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. Sekunden und 1.36 Uhr. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema. Das heißt, ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir hier reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, eine kostenfreie Nummer und die kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt ist mit mir verbunden die Tina und die ist 16 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo Tina. Weswegen hast du angerufen? Weswegen habe ich angerufen? Das ist eigentlich eine ziemlich lange und komplexe Geschichte. Es geht um eine Beziehung. Also ich bin mit einem 25-Jährigen zusammen. Mhm. Seit knapp 7 Monaten. 7 Monaten? 4 Monate. 4 Monate. Mhm. Ja, knapp 4 Monate. Und ich wollte eigentlich schon längst Schluss machen, nur ich habe irgendwie Angst davor, weil er droht immer damit, sich irgendwas anzutun, wenn ich ihn verlasse. Ich verstehe es so schlecht. Er droht, sich etwas anzutun? Ja, er droht sich also er droht mir damit, wenn ich Schluss mache, dass er sich umbringt. Mhm. Und das läuft eigentlich absolut überhaupt nicht mehr. Mhm. Die ganze Beziehung. Warum möchtest du Schluss machen? Warum? Weil erstens komme ich mit dem Alter nicht richtig klar, weil er hat einen ganz anderen Freundeskreis als ich. Mhm. Ich komme mit seinen Freunden nicht klar, er mit meinem nicht. Mhm. Er steht vor den meisten Leuten nicht zu mir richtig. Bei seinen Leuten? Er schämt sich also vor seinen Leuten, dass er so eine junge Freundin hat, die fast 10 Jahre jünger ist. Ja, so ungefähr. Mhm. Also vielleicht nicht direkt, aber mir kommt das immer so vor, weil er spielt halt Eishockey. Mhm. Und dann weiß ich nicht, wenn er irgendwas mit den anderen macht und so. Mhm. Weil wenn er mit den anderen zusammen ist, ist er total komisch zu mir. Also mhm. Und wenn wir alleine sind, ist er total nett und alles nur... Wo habt ihr, wie und wo habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt? Wie und wo? Das war auch eine ziemlich komplexe Geschichte und eigentlich auch, das ist alles ziemlich dumm gelaufen gewesen. Also ich mochte ihn eigentlich noch nie. Du mochtest ihn noch nie? Ich mochte ihn vorher noch nie. Ich fand ihn immer voll scheiße, ich fand ihn voll dumm. Und dann wollte eine Freundin von mir was von ihm. Und dann, weiß ich nicht, haben wir irgendein Spielchen mit ihm gespielt gehabt, um ihn irgendwie zu testen und dabei... Meine Frage, wie kommt ihr überhaupt zueinander? Er ist 27 Jahre alt und du bist... Nein, 25. 25 Jahre alt, da habe ich es falsch verstanden. 25 Jahre alt und du bist 16 Jahre alt. Ja. Wo trifft man sich da überhaupt? Wo habt ihr euch denn getroffen und kennengelernt? Na, durchs Eishockey. Durchs Eishockey. Du bist... Ja, da lernt man sich auch nicht so einfach kennen. Kennst du andere Leute, die mit ihm zusammen sind, oder wie? Kannte ich den Trainer. Mhm. Und ich kannte halt immer welche aus der Mannschaft. Mhm. Weil ich eigentlich nicht gerade schüchtern bin. Also die ganze Geschichte fing schon eigentlich unglücklich an, weil du ihn gar nicht so sehr von Anfang an nicht doll mochtest. Genau. Gab es denn überhaupt mal ein paar Wochen, zumindest in euren wenigen 4 Monaten, wo du sagen würdest, es war schön und ich habe mich dann doch in ihn verliebt? Ja, am Anfang sehr, am Anfang. Am Anfang war er verliebt nicht, also ich habe ihn lieb, ich habe ihn jetzt auch noch immer lieb, nur... Aber du möchtest nicht mit ihm zusammen sein? Ja, nicht als guten Freund. Nur nicht so. Und genau so hast du ihm das bisher, hast du ihm das auch gesagt, dass du eigentlich keine Beziehung mit ihm möchtest? Nein. Das hast du noch nicht gesagt? Nein, weil ich mich das nicht traue, weil er immer sagt, wenn ich Schluss mache, dann bringt er sich um. Also er sagt das, obwohl du noch gar keinen Unmut geäußert hast? Ich habe doch schon, ich hatte einmal Schluss gemacht gehabt. Nur dann ist meine Mutter mit mir zu ihm hingefahren und dann waren wir wieder zusammen. Also Tina, ich finde das für einen 25-jährigen Mann ein unglaubliches Armutszeugnis, wenn er sagt, ich bringe mich um, einem 16-jährigen Mädchen gegenüber. Ist ein unglaubliches Armutszeugnis und auch eine ganz, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch eine ganz miese Tour. Denn er wird sich natürlich nicht umbringen, sage ich jetzt mal so zu 95-99%. Ich glaube, das macht er nur, um auf dich Druck auszuüben und um deine Emotionen zu schüren. Und ich finde, du solltest auf jeden Fall ihm dieses zuerst mal sagen, was du mir gerade gesagt hast, dass du kein Interesse an einer Beziehung hast, dass du ihn gerne magst, dass du eine Freundschaft haben möchtest, aber dass du keine Beziehung haben möchtest. Und wenn er dann nochmal ankommt mit diesen Selbstmordgedanken, dann musst du ihm mal ordentlich den Kopf waschen, dass man so nicht mit einem Menschen umgeht, den man angeblich auch noch gerne hat. Das ist ja die böseste und übelste Erpressung überhaupt, die man einem Menschen antun kann. Ich bringe mich um. Ja, das habe ich ja halbwegs auch schon probiert. Ich habe probiert, mit ihm zu reden. Das war Samstag erst. Da haben wir uns halt auch ziemlich gestritten, weil ich ihm halt gesagt habe, dass mir das alles nicht mehr passt. Das war halt so komisch mit mir umspringen, so von wegen, ich bin so ein Vorzeigepüppchen. Und da ist er einfach abgehauen. Weil er meinte, ja, ich habe überreagiert und ich habe mich kindisch verhalten. Ja, der nimmt dich einerseits gar nicht ernst, der will dich ausnutzen, das kann ja sein, wenn du sagst, er nimmt mich so als Püppchen, als Vorzeigepüppchen einerseits. Kommt mir das meistens vor, andererseits kommt mir das manchmal vor. Ja, andererseits schämt er sich dann aber auch wieder für dich, wie du es gerade erzählt hast. Also eine sehr unausgegorene Sache und ein Bursche, der noch sehr grün hinter den Ohren ist, der vielleicht weniger reif ist, als du es schon bist mit deinen 16 Jahren. Ich glaube, du musst jetzt andere Geschütze auffahren. Wenn der dich nicht ernst nimmt, dann musst du ihn dazu zwingen, dass er dich ernst nimmt, indem du dann klar sagst, okay, wenn das so läuft, dann mache ich jetzt definitiv Schluss. Ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein. Ja, das ist aber einfacher gesagt als getan. Das ist mir völlig klar. Aber es muss ja irgendwas passieren jetzt, Tina. Es geht ja nicht anders. Du musst ja nochmal jetzt mit dem reden. Du fühlst dich ja vollkommen unwohl und du möchtest doch auch nicht in dieser Konstellation so weiterleben. Wann ist denn das nächste Treffen vereinbart? Wann seht ihr euch denn wieder? Spätestens am Donnerstag. Ja. Seid ihr dann alleine am Donnerstag? Zuerst nicht, weil ich dann in die Eishalle gehe mit meiner Freundin, aber ich denke mal, dass er später noch mit zu mir kommt. So, und dann musst du das dann am Donnerstag später alles ihm klar auf den Tisch legen. Und es ihm wirklich sehr ernst sagen, dass er auch kapiert, dass du es sehr ernst meinst. Und auch mit allen Konsequenzen. Und du kannst ihm vor die Alternative stellen. Entweder bleiben wir gute Freunde oder wir lassen es ganz sein. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte es so nicht mehr. Ich bin nicht einfach ein dummes Spielzeug, das du mal so und mal so benutzen kannst und hin und her stellen kannst. Ja, so halbwegs habe ich ihm das ja am Samstag auch schon gesagt. Aber nur halbwegs. Ja, dass ich mir vorkomme wie so ein Püppchen, dass er mal rumzeigen kann und dies und das und jenes. Und der machen kann, was er will, dass er mich wie ein Dummchen behandelt, dass ich überhaupt keine Peilung von nichts habe. Aber da hat er nur gesagt, ich bin. Aber okay, dann soll er das mal sagen. Dann wird das Püppchen jetzt aber auch mal die Konsequenz ziehen aus all dem, was da passiert. Er sagt, du spinnst, was ja auch wieder eine Unverschämtheit ist, weil er nimmt dich ja gar nicht ernst in deinen Gefühlen und so wie du es halt erlebst. Aber er wird dich ernst nehmen, wenn du sagst, finito, Freund, es ist aus. Und lass dich nicht bluffen von diesem Argument von wegen, ich bringe mich um. Das ist ganz, ganz, ganz mies, eine ganz miese Tour. Also Donnerstagabend wird Tacheles geredet, aber richtig. Okay. Ne? Alles Gute, toi, toi, toi. Danke. Tschüss. Conny ist dran. Ja. Conny. Hallo, Domian. Ist wie alt? 42 Jahre alt. 42, ja. Hallo, Conny. Hallo. Was ist los? Deswegen hast du angerufen. Ich hab... Moment. So. Husten wir beide erstmal. Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Ich habe angerufen, um eigentlich mal zu dem Thema, um dem Thema deutsche Einheitsbastellung zu nehmen. Ja, das, also es geht ja durch alle Zeitungen. Richtig. Es geht durch alle Fernsehprogramme, schon seit ein paar Tagen. Richtig. Und jetzt reden wir hier auch drüber. Genau. So muss das sein. Und wir sind ja jetzt, wie spät haben wir jetzt? Natürlich, wir sind ja jetzt im Einheitstag schon. 3. Oktober. Richtig. Mhm. Nur, ich sag mal, es geht durch die Zeitungen. Und ich sag mal, jede Partei versucht das Beste daraus Kapital zu schlagen. Dieses Gezänk ist ziemlich ärmlich. Ich sag mal, wenn ich, der Herr Kohl sagte, so ungefähr in seinem Wortlaut, dass also er ja irgendwo oder seine Partei Geschichte geschrieben hätte, beziehungsweise dass man ihm ja verdanken kann, dass es dazu gekommen wäre. Die SPD hätte es ja schon aufgegeben gehabt und so weiter und so fort. Also jedenfalls ein Hickhack hin und her. Ohne dass man ja eigentlich gar nicht daran denkt, dass es ja eigentlich ganz andere und viel kleinere Lichter waren, die ja eigentlich da Bewegungen reingebracht haben. Nämlich zum einen, sage ich jetzt mal, die DDR-Bürger selber. Absolut. Was? Zum anderen aber auch, sage ich jetzt mal, damals die Ungarn, indem sie den Bund waren und die Grenze geöffnet Völlig haben. Völlig richtig, ja. Ja, und zum dritten, sage ich jetzt mal, irgendwo auch, sage ich mal, der sogenannte große Bruder. Denn ich meine, wenn es Gorbatschow nicht gegeben hätte. Conny, ich sehe das ganz genau wie du. Es sind die ganz kleinen Lichter, die kleinen in Anführungszeichen, nämlich die Leute in Ostdeutschland, die auf die Straße, die den Mut hatten, auf die Straße zu gehen. Obwohl die Gefahr bestanden hat, dass sie hätten niedergeschossen Richtig, werden können. Ich meine, es ist ja zum Beispiel, ich kann mich noch an einen Bericht erinnern, da stand, glaube ich, in das Beste aus Reader's Digest, weiß nicht, ob dir das die Zeitschrift hat. Natürlich, natürlich, ja. Und da wurde dann unter anderem, kam dann halt auch zutage, haben dann also ein paar ehemals Verantwortliche gesprochen und ich sag mal zum Beispiel die damalige Westgruppe oder ich sag mal der damalige Kommandeur dieser Westgruppe, der hat ja dem Honecker angeboten, wenn er so er das denn möchte, halt dazwischen zu gehen. Ja, also du hast völlig recht. Es sind die sogenannten kleinen Leute gewesen, die es bewerkstelligt haben und natürlich der ganz große, nämlich Gorbatschow und Schewardnadse. Richtig, wenn es die beiden, ich sag mal, wenn die beiden nicht existiert hätten, meiner Meinung nach, dann hätten wir zumindest entweder einen zweiten 17. Juni gehabt oder zumindest eine zweite Wiederholung des Prager Frühlings. Nein, Conny, ich will dir etwas sagen. Gestern Abend lief in der ARD die Sendung Christiansen. Das war sehr interessant, weil alle Außenminister von den 2+4-Verhandlungen von vor 10 Jahren doch anwesend waren. Und dann sagte Shevardnadze, den ich sehr hoch schätze und den ich auch. Einen tollen Mann finde. Er sagte gestern in der Tat, das haben wir, glaube ich, alle gar nicht so richtig realisiert, dass die Welt damals vor einem dritten Weltkrieg stand. Ja. Vor einem dritten Weltkrieg. Ja. Und es durch dieses Geschick der genannten Personen gelungen ist, dieses so friedlich alles hinzukriegen. Und darüber sollen wir so. Die Union, ja, sage ich mal, selber ja damals vor einem Umwandlungsprozess stand, der ja auch Eben. Nicht einfach war. Natürlich, natürlich, ja. Und ich sag mal, was ich habe auch Verwandte drüben in der ehemaligen DDR. Ich meine, was ich heute noch nicht begreifen kann, ist, ich meine, okay, es ist mit Sicherheit viel Scheiße gemacht worden. Aber ich sag mal, auch hier in unserem System, wenn ich mir unsere Ellbogengesellschaft, unsere momentane hier anschaue, da würde ich sagen, da können wir uns eigentlich auch nicht mit unbedingt rühmen. Ich meine, es hat einiges ist daneben gegangen. Ich meine, wenn man mal die Grundidee betrachtet, die ja eigentlich damals mal entstanden ist, die war ja eigentlich okay. Nur was daraus gemacht worden ist, ist eine andere Geschichte. Das ist und ich sag mal, ich finde es eigentlich wirklich sehr schade, dass also gleich sofort nach der Wende alles, ich sag mal, in Anführungsstrichen symbolisch gesehen kaputtgehauen ist, worden ist von unserer Seite hier, was auch nur im Entferntesten daran erinnert hat. Denn ich meine, es gab sehr wohl auch Sachen, die man mit Sicherheit hier gut hätte übernehmen können. Also ich finde, wir sollten alle extrem froh sein und extrem glücklich sein, dass vor 10 Jahren das so passiert ist, dass es alles friedlich gelaufen ist und natürlich auch, dass diese grauenhafte Grenze zwischen den Welten, muss man ja sagen, das war ja nicht nur zwischen Deutschland. Nein. Die Teilung der Welt ist aufgehoben worden vor 10 Jahren und das ist etwas ganz Grandioses. Und das haben wir wirklich, wenn ein anderer Sowjetführer an der Macht gewesen wäre. Auf keinen Fall. Wäre es bestimmt hätten wir einen hätten wir einen Brezhnev gehabt, wäre es auf keinen Fall. Oder wenn Gromyko noch Außenminister gewesen wäre. Nein, nein, das glaube ich auch nicht. Ne? Also und insofern finde ich auch dieses Parteiengezänk äußerst widerlich, was ich zurzeit höre. Ich finde es eigentlich nicht nur widerlich, Domian, ich finde es irgendwo auch blamabel. Mhm. Weil irgendwo stellen sich da, ich muss, ist jetzt egal wer, es ist, im Endeffekt stellen sie sich irgendwo ein Armutszeugnis aus. Immerhin hat Helmut Kohl gestern in einer großen Rede gesagt, er hat die Verdienste von Willy Brandt und von Helmut Schmidt hervorgehoben. Immerhin hat er das getan. Das ist ein kleiner Pluspunkt. Immerhin, ja. Denn ich meine, auch diese Leute haben eigentlich irgendwo im Hintergrund die Fäden geknüpft. Denn ich meine, wenn diese Fäden nicht geknüpft worden wären, eben durch die Verhandlungen, sage ich jetzt mal, und durch dieses langsam aneinander heranführen, überhaupt der beiden Blöcke, sage ich mal damals. Andererseits muss ich allerdings auch dabei sagen, so abschlussmäßig, mir ist natürlich, war auch ein bisschen mulmig zumute. Mulmig zumute eigentlich, weil, weißt du, wenn du in dieser Zeit aufgewachsen, ich meine, die Kinder, die jetzt daran wachsen, okay, aber unser einer, der in der Zeit aufgewachsen ist, mir ging es irgendwie so, ich hatte so ein Sicherheitsgefühl gehabt. Mhm. Ich sag mal, auf der einen Seite war der Ostblock, der Warschauer Pakt, auf der anderen Seite waren wir. Mhm. Und jeder hatte irgendwo, sag ich mal, dem anderen gezeigt, pass mal auf, mein Freund, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Und das fehlt jetzt dadurch, dass die Sowjetunion im Moment weggebrochen ist und der Amerikaner im Moment so dieser Alleinherrscher ist oder sein will oder Weltpolizist, den er sein will. Ich glaube, mulmig war uns allen. Wenn so gewohnte Strukturen aufbrechen, ist einem immer Nein, du hattest, ich sag mal, es fehlt im Moment dieses Gleichgewicht. Ja, natürlich. Man muss werden, wirtschaftlich und militärisch im Moment ja doch relativ am Boden ist, sag ich jetzt mal. Ich glaube auch, um das noch kurz anzuschließen an das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass der ganz große Architekt von deutscher Seite aus, das ist Hans-Dietrich Genscher. Das ist richtig. Da pflichtig dabei. Was man aber auch nicht vergessen darf, ich will jetzt nicht kleinkariert wieder in die Vergangenheit gehen, aber was man nicht vergessen darf, was ich ihm damals äußerst übel genommen habe, ist, dass Oskar Lafontaine, das war wirklich ein Gegner der Einheit, damals. Ich erinnere mich sehr gut daran und war äußerst empört. Und Willy Brandt, kann mich auch noch an eine Situation erinnern, wo Willy Brandt beinahe übergeschäumt wäre vor Wut, als er die Worte von Oskar Lafontaine hörte. Aber wir wollen jetzt nicht in der Vergangenheit in den Einzelheiten herumwühlen. Wir wollen froh sein. Da müssen wir weit zurück, sag ich jetzt mal. Genau. Wir wollen froh sein, dass es so alles gekommen ist. Und wir wollen froh sein, dass wir vereint sind, dass Deutschland wieder ein Land ist. Ich kann wirklich beten und hoffen, dass auch Jugoslawien noch, sag ich jetzt mal, das Ruder rumreißen kann. Mhm. Und sag mal, dass die ganze Geschichte da friedlich über die Bühne geht. Mhm. So wie es in Russland der Fall war, sag ich mal, und so wie es hier der Fall war. Ja. Weißt du, ich war damals in meiner Jugend und später auch, in der Kindheit, in der Jugend auch später, so oft in der damaligen DDR und in Berlin und habe diesen Horror wirklich so oft mitgekriegt an der Grenze und habe gedacht, das wirst du nie erleben, dass dieses wieder aufbricht. Und als ich dann zum allerersten Mal durch das Brandenburger Tor gehen konnte, das war ein tolles Gefühl. Ja, das glaube ich dir. Das hab ich so mehr oder weniger nur am Radio verfolgt. Mhm. Ich meine, wie die Grenze aufgemacht worden ist. Ich meine, ich hatte immer, sagen wir mal, für Gorbatschow schon die entsprechenden Sympathien gehabt, was mich auch dazu verleitet hat, Russisch zu lernen. Ne? Ah ja. Und ich habe immer gesagt, also der Mann versucht sein Bestes. Ja. Und ich fand es so schade, dass er innenpolitisch, sag ich mal, so bitter gescheitert ist. Ja, natürlich, das ist sehr schade. Ne? Conny, ich danke dir für die Meinungsäußerung zu diesem großen Thema, was nun heute wirklich das Thema in Deutschland ist. Ja, genau. Alles Gute für dich. Schönen Feiertag noch. Ja, für dich auch. Dann gleichfalls. Wiederhören. Jean ist dran. 22 Jahre. Guten Morgen. Ja, schönen guten Abend. Domian. Jean, guten Abend. Ja, mein Problem ist, hast du bestimmt vorher schon gelesen? Nee, nein. Ich weiß nie, was auf mich zukommt. Ach, was? Ich sehe hier nur deinen Namen und das Alter stehen, mehr nicht. Oh, ja. Du musst von ganz vorne anfangen. Mein Problem ist, dass mein Penis zu kurz ist. Mhm. Und zwar ist der, ich habe das mal ausgemessen, der ist 12 Zentimeter lang und ich habe das auch schon vorher mitbekommen, dass ich mit meinen vorherigen Freundinnen immer Probleme mit Sex hatte, dass meine Freundinnen sehr, sehr selten zufrieden waren beim Sex. Siehst du mich im Fernsehen? Bitte? Siehst du mich im Fernsehen? Nein. Nein. Achso, ich wollte dir gerade was zeigen und fragen, ob es so ist. Aber das ist egal. Also die Freundin war nicht zufrieden. Richtig, genau. Mhm. Das war eigentlich ein großes Problem in meinen bisherigen Beziehungen. Mhm. Und ich habe jetzt... Also wir reden jetzt von dem irrigierten Zustand. Irrigierter Zustand, richtig, 12 Zentimeter. Richtig, genau. Das ist natürlich ein bisschen... Wie ist der Umfang denn des Penis? Hast du das auch mal gemessen mit einem Zentimetermaß? Das habe ich leider nicht gemessen. Also ich denke, der ist relativ normal. Der ist relativ normal. Mhm. Denke ich. Ich weiß nicht genau. Mhm. Also ich habe ja nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten, weil ich heterosexuell bin. Ja. Und wie haben denn die Frauen problematisierend darauf reagiert, wie du gerade sagst? Was haben die denn gesagt? Ja, natürlich sind sie sensibel mit dem Thema umgegangen. Mhm. Aber man hat natürlich schon gemerkt, dass... Ich sag mal, der Erfolg nicht so sehr eingetreten, also nicht so häufig, relativ selten sogar. Jetzt frage ich dich mal ganz indiskret und bitte dich um eine offene Antwort. Ist ja völlig wurscht, wir reden ja nun hier wirklich auch intim. Wie viele Frauen hattest du schon mit deinen 20 Jahren? 21. Mit deinen 21 Jahren? Mhm. Sechs. Und von den sechs, wie viele haben da ein bisschen pikiert reagiert, sagen wir mal so? Das ist, fünf. Würde ich sagen. Doch, so viel. Also, wovon ich das weiß, auf jeden Fall, ja. Mhm. Hast du auch schon eine längere Beziehung gehabt? Ja, na sicher, klar. Ja, wie lange ging die Beziehung? Also, meine längste Beziehung war etwas über ein Jahr. Mhm. Und hat die Freundin, war das die sechste, der es egal war? Oder hat ich würde nicht sagen, dass es ihr egal war. Ich habe es nur nicht von ihr persönlich gehört. So. Mhm. Man merkt natürlich als Mann, also man hofft natürlich als Mann zu merken, dass die Frau Spaß am Sex hat. Man kann sich das aber auch einbilden, dass die Frau die Penislänge kritisiert. Mhm. Ja, aber ich hab's natürlich nie wirklich so gehört, dass die Frau die Penislänge kritisiert hat, sondern eher, dass der Orgasmus nicht eingetreten ist oder der Höhepunkt an sich. Mhm. Also, Jean, mit einem Penis von 12 Zentimeter irrigiert, kann man den tollsten und wildesten Sex machen, den es gibt. Anatomisch funktioniert das noch. Mhm. Wenn du jetzt gesagt hättest, er ist nur 7 Zentimeter oder 6 Zentimeter, das ist wirklich ein Problem. Aber bei 12 Zentimeter mit einem normalen durchschnittlichen Umfang, liegt es an dir, was du daraus machst. Das ist zwar nicht so dolle, 12 Zentimeter, und wir würden dir ein paar Zentimeter mehr gönnen, aber nun ist es nun mal so, da musst du dich mit abfinden. Da kann man eigentlich auch nichts Seriöses verändern. Ich würde immer dringend davon abraten, da chirurgisch irgendwie auf seltsame Gedanken zu kommen. Also chirurgisch habe ich mir noch nicht so einen großen Aufwand gemacht. Nein, nein. Aber ich hab mittlerweile einen Sexshop bei uns in der Nähe gefunden. Mhm. Wie soll ich das beschreiben? Das ist nicht so eine Art Aufsatz, ist das. Ja, so eine Pumpe. Bringt aber auch nicht viel. Und nee, das ist keine Pumpe, sondern so eine Art Plastikaufsatz. Ach so, eine künstliche Verlängerung. Richtig, genau. Ja. Genau. Ich finde, du solltest mit diesem Thema, da dich das ja selbst zum... Du hast ja auch Hemmungen und Komplexe deshalb, glaube ich, ne? Ja, na sicher, klar. Dass du gleich ganz offensiv, wenn du mit einem Mädel ins Bett gehst, damit umgehen solltest, dass du es gleich thematisierst, dass du einen Scherz vielleicht drüber machst, über den ein bisschen zu kleinen Pimmel, aber wir werden es schon hinkriegen, so nach dem Motto. Hm? Ich bin ganz sicher, dass du, wenn du locker wirst, und wahrscheinlich liegt es auch daran, dass du zusätzlich noch verkrampft bist und schämst dich und wirst es nur im Dunkeln machen und weiß ich was... Nein, so ist es absolut nicht. Nein, kein Stück. Ja, aber wenn du richtig auflockerst und offensiv damit umgehst, dass du die Frauen sehr wohl, sehr toll zum Orgasmus bringen kannst, das liegt nicht an dieser Länge. Mit 12 Zentimeter kriegst du das noch hin. So. Es ist ja auch wirklich nicht das Problem, dass ich noch nie eine Frau zum Orgasmus gebracht hätte. Na sicher nicht, aber es ist ja, aber nur relativ selten, also zu selten. Gut, dieses Problem haben auch Männer mit sehr großen Penissen. Also ja, das ist nicht das Problem des Penis. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist, wie es ist, da musst du dich mit abfinden. Und geh offensiv damit um. Benenn es sogar, wenn du mit einem Mädel ins Bett gehst. Und wenn du mit einer Frau länger zusammen bist, um Gottes Willen, sprich darüber. Dann wirst du lockerer und damit umgehen können und du wirst auch freier und kannst dich dann auch mehr gehen lassen im Bett. Also es ist nicht dramatisch. Es ist noch nicht an der Behinderung oder so. Oder es ist noch kein wirkliches körperliches Manko oder wie man es immer nennen mag. Also ein wenig schon, doch. Ja, ein wenig schon. Aber es ist so an der Grenze, es geht noch. Finde ich. Ja, aber es schränkt doch etwas ein. Ja, aber deswegen musst du dich einfach damit abfinden und, um es nochmal zu sagen, offensiv damit umgehen. Mhm. Jetzt müssen wir leider Schluss machen. Grüße an den kleinen Mann und alles Gute. Tschüss, John. Jean, nicht John. In der Technik, heute hat Kerstin Klinger. Morgen sind wir nicht da, morgen ist Feiertag. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, dann wieder mit einer offenen Telefon-Talkshow für alle eure Themen. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag morgen und sage ciao und bye bye bis zur Nacht Mittwoch auf Donnerstag.